Lektion 1. Text 6. Hier Auskunft. Bitte warten. Eins, eins, acht, acht. Mist, nochmal. Eins, eins, acht, acht. Hier Auskunft. Bitte warten. Hier Auskunft. Bitte warten. Hier Auskunft. Bitte. Auskunft, Platz 16. Guten Tag. Ich hätte gerne die Nummer von Geier in Frankfurt. Otto Geier und Geier mit EI. Einen Moment bitte. Hören Sie bitte. Die Rufnummer ist 573-1138. 573-1138. Dankeschön. Halt, ich brauche noch eine Nummer. Ja, bitte. Das Restaurant zum Goldenen Löwen in Hanau. Einen Moment. Zum Goldenen Löwen. Ich habe keinen Goldenen Löwen in Hanau. Komisch. Sind Sie sicher? Ja, Goldener Löwe. Ach nein, Entschuldigung. Zum Roten Löwen meine ich natürlich. Roter Löwe, das war's. Jawohl, hier ist er. Zum Roten Löwen. Hören Sie bitte, die Rufnummer ist 79845. 78945. Ja, und... Nein, 79845. 79845. Oh, danke. Und die Vorwahl von Hanau bitte? 06181. 06181. Vielen Dank, auf Wiederhören.